Siebtes Kapitel. Zufriedenheit ist das Kennzeichen innerer Entwicklung. Im irdischen sowie im spirituellen Leben muss man einige Regeln befolgen. Das Universum ist an einen bestimmten Rhythmus gebunden. Das sollten wir in Anbetracht ziehen. Gott ist der Handelnde aller Geschehnisse der Welt. Traurigkeit, Sorgen, falsche Hoffnungen, Gier, all diese negativen Emotionen werden vernichtet, wenn man die Existenz Gottes wahrnimmt. Wenn jemand uns lobt, freuen wir uns. Diese Freude ist aber vorübergehend. Es dauert nicht lange und wir treten in den Bereich der Rastlosigkeit. Wir alle sind aber auf der Suche nach der ewigen Zufriedenheit. Die innere Zufriedenheit ist das Ziel aller Menschen. Wir brauchen dafür kein asketisches Leben zu führen. Wir sollen schon die materiellen Freuden durch unsere fünf Sinne genießen und dabei viel Vergnügen haben. Gottes Name schenkt uns ein ausgewogenes Leben. Er ist wie ein Wachposten, der unsere innere Ruhe schützt. So können wir uns selbst außer Distanz beobachten. Wir werden dann keineswegs Sklaven unserer fünf Sinne. Gottes Name hält uns fern von allerlei Konflikten. Die wirkliche Freiheit liegt im guten Gewissen. Der Ablauf unserer Gedanken bleibt rationell und erlaubt uns keine Abweichung, die gefährlich für den inneren Frieden ist. Rhythmus ist das Wesen des Universums. Sterne, Planeten, Menschen, Tiere, die Natur und die Jahreszeiten, alle müssen in Harmonie mit dem kosmischen Rhythmus leben. Nur Menschen versuchen, sich nicht daran zu halten und versinken somit in der Hölle des leidenden Lebens. Man soll den Unterschied zwischen Körperbewusstsein und Gottesbewusstsein merken. Jedoch, das Körperbewusstsein nimmt eine übergeordnete Rolle in unserem Wesen ein. Jede Zelle unseres Körpers und jeder Gedanke verlangt nach weltlicher Freude. Wir brauchen eine mächtige, subtile Waffe, um davon loszukommen. Gottes Name ist eine der subtilen Waffen. Man braucht nur eine feste Entschlossenheit. Gottes Bewusstsein hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Die ständige Wiederholung Gottes Namens ist sehr einfach und leicht auszuführen, aber voller Kraft und Macht für das ewige geistige Gleichgewicht.